Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Heute mit den Episoden 7 und 8 des Hörspiels Die wunderbare Welt des Jean-Henri Fabre von Peter Steinbach. Fabre wurde 1823 geboren und wurde fast 100 Jahre alt. Er lebte zu einer Zeit, als man die ersten Wasserstoffballons vom Erdboden abheben sah und die Eisenbahn schon fuhr. In Fabres Garten wird heute zum ersten Mal eine Miniaturdampflok vorgeführt, die der Schlosser Benichoux gebaut hat. Marie-Josephine, Fabres zweite Frau, bringt den Sohn Paul zur Welt. Und zwei überraschende Briefe flattern ins Haus. Die wunderbare Welt des Jean-Henri Fabre von Peter Steinbach. Hörspiel in 12 Teilen nach dem Souvenir entomologique. 7. Teil. O heilige Mistkugel, du Abbild der Erde. Geschäftigkeiten um einen Haufen Mist. Klein, aber fein, unsere Dampflok. Sie kann auch fahren. Bin ich schuh, du bist ja ein wahrhafter Künstler. Man muss aufpassen wegen des Dampfdrucks. Da ist das Sicherheitsventil. Am liebsten würde ich mich hineinstellen. Du füllst Wasser in die Seitentanks. Und Henri kümmert sich um den Spiritus. Das Feuer darf nicht ausgehen. Kennst du den Spruch aller Lokführer, bin ich schuh? Nein, woher? Ich bin Schlosser. Die Hand am Regler, das Auge gespannt. So steht der Lokführer auf seinem Stand. Wo hast denn den her, Junge? Na, den hat mir der Lokführer zugerufen, als er einmal über die Brücke fuhr. Mit einer Weinflasche in der Hand. Meine Güte, darf er denn das? Komm mir nicht auf die Idee, die Schienen über die Beete zu legen. Allenfalls um den Misthafen herum. Hörst du, Jerome? Immer wieder hat er es erzählt, wie er die Kirche als Labor benutzte und dieser Minister du Ruy ihn besuchte, ihn, den Vater. Der Messdiener kam ganz aufgeregt angerannt. »Monsieur Fabre, ein Mann steht vor dem Taufbecken und fragt nach Ihnen. Will er getauft werden? Dazu ist nicht die richtige Zeit. Ich experimentiere.« Aber dieser Mann ließ sich nicht abweisen. Es war der Erziehungsminister. »Meine Güte«, sagte Vater, »Sie waren doch früher Schulinspektor. Was für eine Karriere!« Du Ruy besuchte Avignon und wollte die letzten Stunden dazu nutzen, Vater zu sehen. »Entschuldigen Sie meine roten Finger«, sagte mein Vater. »Hier ist alles einfachst, aber mit Fleiß geht es. Meist haben die Chemiker in Paris ja riesige Labors. Sie werden mich überflügeln damit.« Der Minister nickte und hatte eine Bitte. Er experimentierte ebenfalls. »In welche Richtung?«, wollte mein Vater wissen. Dewey wirkte verlegen. Druckste herum. Es ging um Dampfwagen, die im Gegensatz zu Lokomotiven auf allen Wegen fahren konnten. Sein Vater war Schlosser und hin und her. Er war den Naturwissenschaften so aufgeschlossen, der Pädagogik natürlich auch. Was wollte er eigentlich? Fabre, ich möchte ein ausgestopftes Krokodil, will es mir unter die Decke meiner Werkstatt hängen, basta. Warum nicht? Sagte Vater. Sie lachen nicht, Fabre? Es wird schwer sein, eines in Frankreich zu finden, Herr Minister. Oh, da kann ich Sie beruhigen. Im Jardin des Plantes stirbt manchmal eines. Sie könnten das für sich reservieren lassen, für Forschungszwecke. Vater versprach ihm, dass seine Frau es ausstopfen würde, arme Mama, und wollte wissen, ob der Minister schon mit dem Dampfwagen gefahren sei. Heimlich im Park des Ministeriums. Worauf Vater ihm gestand, dass die Leute bei uns alle dächten, er würde mit Hilfe der Kirche versuchen, mindestens einmal pro Tag zur Hölle zu fahren. Bald darauf waren sie perdu, tranken von dem Messwein, und als sie voneinander schieden, waren sie, pardon, voll wie die Haubitzen. Einige Wochen später bekam Vater ein Telegramm. »Kommen Sie sofort, lieber Fabre, ich brauche Sie.« »Meine Güte«, dachte Vater, »der will mich entweder befördern oder einsperren. Das Du war vergessen. Mama wollte ihn nicht sehen lassen. Aber es kam ein zweites Telegramm. Wenn du nicht kommst, lasse ich sie von einem Gendarmen abholen. Da musste Vater fahren, allerdings mit schwerem Herzen. In Paris wurde er von seinem Ministerfreund zum Ritter der Ehrenlegion geschlagen. Aber er trug den Ritter niemals nach außen. Das Band war ihm trotzdem kostbar. Es war ihm kein Paradeobjekt, er legte es in die Tiefe einer Schublade. »Sie luden mich in Begleitung des Ministers in die Tuilerien ein«, erzählte er. »Oh, die feinen Kammerherren, seltsame Personen, die in ihren Kostümen abgezirkelte Bewegungen machten, dass sie aussahen wie Skarabäen, die als Deckflügel milchkaffeefarbene Fräcke tragen.« Er sprach ein paar Worte mit dem Kaiser und mischte ein paar unziemliche Monsieur unter die ungewohnten Sire. So war das mit ihm. Er wollte nichts als nach Hause, ging noch nicht einmal in die Museen. Er sehnte sich nach seinen Insekten. Ach ja. Er kam zurück und einer hatte das synthetische Alizarin entdeckt. Und Vater hatte 12 Jahre umsonst geforscht. Seine rot gefärbten Hände, die er vor dem Kaiser verborgen hatte, behielt er noch 2 Jahre. Meine Herren, die Lokomotive zittert, sie will fahren. Die Gleise sind verlegt. Stellen wir uns vor, wir steigen ein und fahren um unser Misthaufen herum. Aber es wird dunkel. Dann zünden wir das rote Lämpchen am Wagen an. Und einsteigen. Oh. Onkel Henri, wir fahren! Die Bremse in der einen Hand, den Fahrtregler in der anderen. Wie ein richtiger Lokomotivführer. Oh, das ist wie eine Seefahrt. Ach, weil die Gleise schlecht verlegt wurden. Nein, ich habe extra feinen Sand darunter gelegt. Aber sie wackelt wie ein alter Postdampfer. Wir spüren das nur, weil wir so winzig geworden sind, Onkel Henri. Wieso winzig? Aber schaut mal nach draußen. Die Welt ist größer geworden. Meine Güte. Und wir tatsächlich winzig klein. Seht ihr den Mond hinter dem See? Links von uns. Die Lavendelhecke. Eine Wand wie ein Wald. Benny Schuh, fahr langsamer. Und rechts von uns. Ein Berg von einem Mist- und Abfallhaufen. Was machen Feuer und Wasser, Jerome? Wasser haben wir genug. Das Feuer brennt. Alles klar. Damit können wir mindestens 10 Runden drehen, Männer. Achtung! Jetzt kommt Marie-Josephines Heckenschneidekunst. Oh, wir haben einen Zweig zwischen den Speichen. Riecht ihr denn nichts, Männer? Wasser, Dampf und Spiritus. Nein, das sind Mamas Kürbiserdbeeren. Oh. Was war das? Das ist der erste Nachtfalter gewesen. Er staubt von seinem pilzigen Leib. Er könnte uns zwischen die Zähne nehmen und wegtragen. Benny Schuh, wir sind einmal rum. Du kannst bremsen. Bremsen, sagst du? Ich habe vergessen, eine Bremse einzubauen. Na, dann gute Nacht. Wir fahren bis zum Sonnenaufgang im Dunkeln herum. Wenn uns jetzt mein alter Minister sehen würde. Wer? Ein alter Freund aus vergangenen Tagen. Sein Vater war Schlosser, aber er wurde Minister. Wir werden langsamer. Ja, hoffentlich. Jetzt kommt wieder der See. Ich schätze noch einmal rum und dann ist der Dampfdruck gefallen. Henri! Was war das? Eines meiner Krokodile. Womöglich hatte sich ein Nachtfalter geschnappt. Pass auf, Benichou. Gleich schlürft es dich aus der Lokomotive. Ich bekomme einen Herzschlag. Und ihr müsst mich in einer Streichholzschachtel begraben. Alles aussteigen. Dann warte nicht lang, Benichou. Hier, auf der Misthaufenseite, wenn du Angst hast vor meinem Teich. Machen wir Schluss mit dem Spiel. Warum hast du so eilig, Benichou? Es wird eine friedliche und schöne Nacht um uns herum. Der Mond ist aufgegangen. Wir haben ein wenig Angst vor dieser Dimension. Aber die Welt ist schön, ob groß oder klein. Das ist eine Nacht, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Lass uns wieder groß werden, Henri. Sonst werden wir noch gefressen. Und kein Mensch wird uns wiederfinden. Wir wären auf ewige Zeiten verschollen. Außerdem stinkt es nach alten Ölsardinen. Da, drüben. Erkennst du das Gerippe? So groß wie ein Wal. Ein abgenagter. Gestern Abend war er noch zwischen meinen alten Zähnen. Eine Sardine. Schaut auf diesen Haufen Kompost. Er birgt alle Geheimnisse des Lebens. Ich brauchte nur einen solchen Haufen auf meinem Schreibtisch und wäre zufrieden für die nächsten 20 Jahre. Was sich in den Schichten von Kaninchenmist und Abfällen des Hauses abspielt, berichtet mir, wie unser Planet sich mit Leben füllte. Da, guck mal. Ein riesiger, funkelnder Edelstein. Schwarz-grün leuchtend. Gefährlich, gefährlich. Bleib zurück. Der heilige Pillendreher. Er ist doch an der Arbeit. Der Skarabäus. Ach, das ist ein Lehrer. Das sage ich euch. Dass ich ihn einmal lebend auf gleicher Höhe bewundern kann. Du schönes Insekt, wie elegant du bist, wie stark. Trägst auf dem Kopf zwei kluge Hörnchen. Freund Henri, wäre es nicht an der Zeit, mit allem aufzuhören? Hast recht, alter Freund. Werden wir wieder groß und schauen wir herab auf die kleinen Dinge, denen unsere Füße so viel Schaden zufügen. Tretet beiseite. Lasst den Heiligen die Nachtruhe genießen. Morgen früh wird er sich wieder anstrengen müssen, seinen Nachwuchs zu organisieren. Henri! Jérôme! Wo seid ihr? Hier, Marie! Oh, ich habe euch überall gesucht. Henri? Hier schläft unser kleiner Bull. Hoffentlich die ganze Nacht. Henri, ich bin schon wieder schwanger. Marie! Oh, was heißt hier Marie? Ich sag dazu nur Henri. Und da klagt man allenthalben, unserem Land droht die Entvölkerung. Dabei wäre es besser, in diesen Zeiten die Familie in Grenzen zu halten. Ach, ich... Wir bekommen noch ein Kind und dann sind wir fünf, Mittag gleich sechs. Ich sah heute Abend einen Pillendreher, stand fast Auge in Auge ihm gegenüber. Von ihm weiß ich, dass er seine Nachkommenschaft auf durchschnittlich drei beschränkt. Weißt du auch warum? Weil er den Hunger fürchtet. Müssen wir denn auch den Hunger fürchten? Ja. Wer weiß. Der zweite Band des Souvenirs erschienen. Hat sich ganz gut verkauft. Dem dritten geht's noch nicht so gut. Ja, aber das Haus ist bezahlt. Also ich könnte noch gern drei Kinder mehr haben. Also bring erst mal das zweite gut zur Welt. Mein Gott, alles vergrößert sich. Die meisten haben nicht genug zum Leben, machen Kinder, haben kein Brot. Ist da einer, der sich einschränkt, wie unser Mistkäfer, der sich sagt, Einsamkeit ist besser als eine Gesellschaft hungriger Münder, sich beinahe zur Ehelosigkeit bekennt, wird er verrückt genannt. Wer das unter Menschen zum Prinzip erhebt, wird gesteinigt, Marie. In der guten alten Zeit. Ja, in der guten alten Zeit. Da war der Bauer kinderreich. Wenn der Älteste von fünf morgens mit dem Pferd aufs Feld ging, da fütterte der Kleinste die Hühner. Aber solche patriarchalischen Sitten, die sind selten geworden. Das ist der Fortschritt, Henri. Ich möchte zum Beispiel gern ein Fahrrad haben. Was? Willst du dir die Beine abstrampeln in deinem Zustand? Na, noch geht es. Ja, außerdem möchte ich auch wie unsere Fabrikarbeiterin mit Puffärmen und einem Federbusch in den Haaren auf unserer Hauptstraße promenieren. Da fehlt nur noch der Sonnenschirm mit dem Elfenbeingriff. Und die Lackschuhe mit spitzenartig durchbrochenen Rosetten. Henri, in meinem abgetragenen Zeug Da traue ich mich gar nicht mehr aus dem Haus. Diese Leute verdienen kaum einen ganzen Franc am Tag. Die Freunde dieser Mädchen sind die fleißigsten Kaffeebesucher, trinken Wermut und Absinth, eine Auswahl verdummender Drogen. Feine Gesellschaft, die mehr ausgeben, als sie einnehmen. So ist das nun mal mit dem Fortschritt. Ja, du sagst es selbst. Nach der Eisenbahn kommen bald die Flugmaschinen. Und aus unserem Vaterland wird allmählich eine Karawanserei, wenn dieser Fortschritt Mode wird. Ach, Marie, ich bin alt. Ach, Henri, ich fürchte, du bist 100 Jahre alt. Hören wir auf unseren Mistkäfer. Eine kopfreiche Familie will essen. Der Fortschritt schafft kostspielige Bedürfnisse. Da unsere Einkünfte nicht genügen, so lebt man eben zu dritt oder höchstens zu viert. Wie, du fürchtest, ich werde 100? Ja, wir sind aber keine Mistkäfer. Bedenke das, mein lieber Mann. Beeil dich nur. Ich will noch viele, viele Kinder von dir haben. Selbstmord ist das. Selbstmord. Lösch die Kerze. Wo steckst du? Jerome! Ja, hinter dem Misthaufen. Hast du den Pillen daher gesehen? Nein, aber die Lokomotive angeheizt. Hast du Benny Schuh alles abgeschaut? Ja, es ist ganz einfach. Wasser in die Tanks, Spiritus in den kleinen Kocher und abgewartet, bis es heiß genug ist und der Dampf Druck aufbaut. Lass sie mal fahren. Ja, das geht nur, wenn wir Geduld haben, bis sie zum Stehen kommt. Du meinst, weil sie keine Bremse hat, muss sie so lange fahren, bis ihr der Dampf ausgeht? 20 Mal im Kreis herum, dann wird sie langsamer und bleibt von allein stehen. Deine Mutter kocht Schweinsfüße. Wollen wir uns wieder davon machen? Mhm. Na komm, lass uns einsteigen. Aber du hast die Verantwortung. Also, heute Nacht habe ich geträumt. Onkel Henri, na sieh doch, hinten im Wagen steht Favier. Ja, da staunt ihr zwei. Favier hat euch belauscht und ich gedacht, da muss er unbedingt mitfahren. Scheint sich um eine Seefahrt zu handeln. Halt dich nur gut fest, Favier. Was hast du geträumt heute Nacht, Junge? Naja, ich stand mit dir und bin ich Schuhe am Misthaufen und plötzlich sah ich einen laufenden Apfel, der röchelte und schmatzte auf mich zu. Ich bin in diesem Mistmodder eingesunken. Dann quoll es von mir auf und ich sah ein Ungeheuer mit stechenden Augen und darüber hat es zurückgekämpfte Stacheln. Es wollte mich aufspießen. So war's. Das muss ein Igel gewesen sein. Ein nützliches Wesen, Jerome. Ach, und den Apfel hat er sich auf den Rücken gespießt. In unserem Komposthaufen wohnt wirklich ein Igel. Ja, dann steige ich heute bestimmt nicht aus. Wir sollten ein Lied singen. Als ich mit dem Kriegsschiff über das Schwarze Meer nach Odessa gefahren wurde, haben wir auch gesungen. Achtung, der Heckentunnel kommt! Wir fahren jetzt ins Eismeer, wo Pinguin und Eisbär um keiner Weltenpreis mehr sich wünschten, dass es heiß wär. Wir fahren jetzt ins Eismeer, wo Pinguin und Eisbär um keiner Weltenpreis mehr sich wünschten, dass es heiß wär. Oh, wie gestern. Ein Zweig zwischen den Speichen. Ich fürchte, wir werden Faviers Eismeer heute nicht mehr erreichen. Aussteigen, meine Herrschaften. Vor uns liegt Paris. Seht nur, wie es glitzert und glänzt. Das Gras. Meine riesige Schafgarbe. Und die Tautropfen an den Spitzen der wild in den Himmel ragenden Halme. Sie rollen herab. Könnt ihr es hören? Dort öffnen die Gänseblumen ihre Blütenkörbe. Sie schütteln Silbertropfen von sich und rascheln wie Papierlampions. Seid still. Onkel Henri, pass auf, Eine fliegende Maschine. Werft euch alle zu Boden. Das sind nur Bienen und Hummeln. Sie haben sich eine Luftstraße eingerichtet. Wenn sie nichts zu tragen haben, fliegen sie hoch. Aber beladen mit Blütenstaub und allerlei süßen Säften eiern ihre dicken Leiber manchmal gefährlich tief. Na, sie verlieren etwas von ihrer süßen Last. Junge, bleib hier. Wo bist du? Ich kann dich nicht mehr sehen. Wenn dich eines dieser Ungeheuer packt und mitnimmt. Dicke Tropfen. Hier, Onkel Henri. Leck meinen Finger ab. Thymian, eindeutig. Na, und wie es riecht. Die ganze Luft ist voller Limonadenstaub. Ich habe Durst. Trink von den Tautropfen, Favier. Er kann es nicht. Er weiß es nicht. Favier, das hat was mit der Oberflächenspannung des Wassers zu tun. Was? Ja, du musst hineinbeißen und dann schlürfen. Das muss ja idiotisch aussehen, wenn so ein alter Gockel wie ich den Kopf in einen Tautropfen steckt. Aber es schmeckt köstlich. Das musst du probieren, Henri Fabre. Wasser essen. Merkwürdig. Es ist etwas spät geworden. Ach, meine schönen Insekten. Ich fürchte beinahe, mir ist der Pfirsich erst angeboten worden, nachdem mir schon die Zähne fehlten, hineinzubeißen. Die weiten Horizonte der Jugend sind ein niedrig drückendes Gewölbe geworden, das von Tag zu Tag sich mehr herabsenkt. Onkel Henri, steh nicht so traurig auf dem Gleis. Lass uns hinüber zum Misthaufen gehen. Mir ist warm. Außerdem fliegen mir die Bienen zu tief. Schwertlilienaroma. Butterblumenbrause. Freu dich, Favier. Du musst nur dein Herz öffnen. Der Natur. Sie hörten Die wunderbare Welt des Jean-Henri Fabre von Peter Steinbach. Siebter Teil. Fabre, Matthias Habich. Jérôme, Matthias Matschke. Aglaé, Verena von Beer. Favier, Martin Engler. Marie-Jo, Sigrid Burgholder. Benichou, Wolfgang Kondrus. Musik Gerd Anklam und Rolf Fischer. Technische Realisation Thomas Monajan und Barbara Zwirner. Regieassistenz Ute Christine Krupp. Regie Marguerite Gatteau. Produktion Deutschlandradio Berlin 2002. Vor der Episode 8 nun ein Text von Fabre selbst, gelesen von Peter Lieg. Aus den Souvenirs entomologiques von Jean-Henri Fabre, Die Schmeißfliege. Damit die Erde von den Verunreinigungen des Todes befreit und die Stoffe des verstorbenen Tiers für die Schätze des Lebens erschlossen werden, gibt es Legionen von schlachtenden Totengräbern. Unter ihnen, in unseren Regionen, die blaue Schmeißfliege, Calliphora vomitoria. Jeder kennt sie. Es ist die dicke Fliege mit dem tiefblauen Leib, die zuerst an unsere schlecht gesicherten Vorräte geht und dann an der Fensterscheibe sitzt und laut herumbrummt. Sie wünscht sich in die Sonne hinaus, um eine weitere Ladung von Keimen reifen zu lassen. Wie legt sie ihre Eier, aus denen die ekelhafte Made kommt, die unsere Nahrung befällt, gleichgültig, ob es Fleisch aus der Jagd oder von der Schlachtung ist? Welche Schliche kennt sie? Wie können wir ihr begegnen? Das möchte ich herausfinden. Im Herbst und einem Teil des Winters hält sich die Schmeißfliege in unseren Wohnungen auf, bis die Kälte streng wird. Aber auf den Feldern erscheint sie sehr viel früher. Schon in den ersten schönen Tagen des Februars sehen wir, wie sie sich an einem sonnigen Mauerstück wärmt. Sie fröstelt noch. Im April beobachte ich zahlreiche Schmeißfliegen auf den Blüten des Steinlorbeers. Offenbar wird hier die Paarung vollzogen und man lässt sich gleichzeitig den süßen Nektar der kleinen weißen Blüten schmecken. Die ganze schöne Jahreszeit ist man draußen, in kurzen Flügen von einem Kelch zum anderen. Wenn der Herbst kommt mit seinem Wild, dringt die Schmeißfliege bei uns ein und verlässt uns erst bei starkem Frost. Sie kommt mir sehr zu Pass, bei meiner Häuslichkeit und vor allem meiner Beine wegen, die unter dem Gewicht der Jahre krumm geworden sind. Ich muss meinen Studienobjekten nicht hinterherlaufen, sondern sie kommen zu mir. Allerdings habe ich wachsame Helfer. Das ganze Haus weiß über meine Pläne Bescheid. Jeder bringt mir in einer kleinen Papiertüte die turbulente Besucherin, die soeben am Fenster gefangen wurde. So bevölkert sich meine Voliere, bestehend aus einer großen Glocke aus Drahtgeflecht, die auf einer sandgefüllten Terrine ruht. Ein kleiner Napf mit Honig dient als Refektorium in dieser abgeschlossenen Welt. Hier stärken sich die Gefangenen in Stunden der Muße. Damit sie ihren Mutterpflichten nachkommen können, habe ich für kleine Vögel gesorgt. Buchfinken, Hänflinge, Spatzen, die ich mir in den Grenzen meines Anwesens mit der Flinte meines Sohnes verschaffe. Ich habe eben einen Hänfling aufgetischt, der am Abend zuvor getötet wurde. Nun wird unter der Glocke eine einzige Schmeißfliege ausgesetzt, nicht mehr, denn ich möchte jede Konfusion vermeiden. Ihr runder Bauch kündigt eine baldige Ablage an. Tatsächlich denkt die Gefangene, als sich nach einer Stunde ihre Erregung über die Internierung gelegt hat, bereits an ihre Niederkunft. Strengen und heftigen Schritts untersucht sie das Kleinwild, geht vom Kopf bis zum Schwanz, vom Schwanz wieder zum Kopf, beginnt mehrmals von Neuem, bleibt schließlich in der Nähe des einen Auges, das bereits völlig welk in der Höhle verschwunden ist. Der Legestachel knickt sich im rechten Winkel und sticht in einen Mundwinkel des Schnabels, direkt an der Wurzel. Dann folgt die Eiablage, beinahe eine halbe Stunde lang. Reglos, unerschütterlich, da völlig in Anspruch genommen von ihrer bedeutenden Tätigkeit, lässt sich die Fliege im Brennpunkt der Lupe beobachten. Eine Bewegung von mir würde sie vertreiben. Meine ruhige Anwesenheit stört sie nicht. Für sie bin ich nichts. Die Ablage wird nicht bis zur völligen Entleerung der Ovarien fortgesetzt. Mehrmals bricht die Fliege ab, verlässt den Schnabel und ruht sich auf dem Gitter aus. Dabei reibt sie die Vorderbeine gegeneinander. Bevor sie die keimführende Sonde ihr Werkzeug wieder einsetzt, wird sie gereinigt, geglättet, poliert. Da sie fühlt, dass ihre Lenden noch fruchtbar sind, kehrt sie zum selben Punkt am Schnabel zurück. Die Eiablage geht weiter, um bald wieder aufzuhören und dann wieder neu zu beginnen. 2 Stunden vergehen mit diesem Wechsel von Aufenthalt in der Nähe des Schnabels und Ausruhen am Drahtgeflecht. Schließlich ist es vorbei. Die Fliege kehrt nicht mehr zum Vogel zurück, das beweist, dass ihre Ovarien erschöpft sind. Am nächsten Tag ist sie tot. Die Eier sind am Eingang des Rachens abgelegt, eine durchgehende Schicht an der Wurzel der Zunge, auf dem Gaumensegel. Ihre Anzahl scheint beträchtlich zu sein. Die ganze Kehlwand ist weiß von ihrem Belag. Ich stecke einen kleinen Holzkeil zwischen die beiden Kiefer, damit sie offen bleiben und ich beobachten kann, was nun geschehen wird. So erfahre ich, dass die Eier innerhalb von 2 Tagen ausschlüpfen. Gleich nach seiner Geburt verlässt der junge Wurm, eine wimmelnde Masse, die Örtlichkeit und verschwindet in der Tiefe des Schlunds. Mit einem verknoteten Faden binde ich den Schnabel fest zusammen. Dann setze ich eine 2. Fliege zu dem Hänfling, der bereits auf dem Weg durch den Schnabel bevölkert wurde. Diesmal erfolgt die Eiablage über ein Auge, zwischen Wimper und Augapfel. Beim Schlüpfen, erneut 2 Tage später, dringen die Würmer in die fleischigen Tiefen der Augenhöhle. Augen und Schnabel sind die beiden wichtigsten Zugangsmöglichkeiten beim Federwild. Wenn der Schnabel und die Augen unzugänglich geworden sind, wenn das Federwild keine Wunde hat, dann findet auch eine Eiablage statt. Diesmal allerdings zögerlich und sparsam. Ich rupfe den Vogel vollständig, um besser zu sehen, was geschieht. Ich setze dem Hänfling eine Kapuze aus Papier auf, die jede Invasion durch Schnabel oder Auge verhindert. Mit heftigen Schritten untersucht die Fliege lange den Vogel. Mit Vorliebe bleibt sie auf dem Kopf sitzen, den sie mit den vorderen Füßen untersucht. Sie weiß, dass sich hier die für ihre Zwecke notwendigen Eingänge befinden. Außerdem weiß sie, wie hilflos ihre Maden sind. Sie können nicht einmal das seltsame Hindernis durchlöchern und damit überwinden, das auch sie davon abhält, ihren Legestachel einzusetzen. Die Papierkapuze erfüllt sie mit tiefem Misstrauen. Obwohl der verhüllte Kopf immer noch verführerisch aussieht, wird nicht ein einziges, noch so winziges Ei auf die Hülle gelegt. Müde der fruchtlosen Bemühungen zur Überwindung dieses Hindernisses, entschließt sich die Fliege endlich zu anderen Punkten, aber nicht auf Brust, Bauch oder Rücken, wo allem Anschein nach die Haut zu hart ist und das Licht zu intensiv. Sie benötigt schattige Verstecke, Winkel, in denen die Haut sehr fein ist. Die angenommenen Stellen sind die Achselhöhlen und der Schenkelansatz am Bauch. Hier und dort werden Eier abgelegt, aber nur wenige, was zeigt, dass Leiste und Achsel nur widerwillig und mangels einer besseren Stelle angenommen werden. Was benötigt man also, um eine Invasion der Maden zu vermeiden? Beinahe nichts. Jedes Stück Fleisch sollte in eine Papiertüte gesteckt werden. Wird diese Vorsichtsmaßnahme gleich zu Anfang befolgt, bevor der Zweiflügler eintrifft, ist jeder Wildbraten sicher und kann unendliche Zeit reifen, bis er den Erfordernissen des Feinschmeckers genügt. Die wunderbare Welt des Jean-Henri Fabre von Peter Steinbach. Hörspiel in 12 Teilen nach den Souvenirs entomologiques. 8. Teil. O, ihr zwei Freuden dieser Welt, Arbeit und Familie. Mit der Mutterschaft hört der Kommunismus auf. Mein Vater kaufte in Sérignan ein Haus. Er nannte es den Armas. Wir alle dachten, jetzt wird er zum Einsiedler, als er eine Mauer um das Grundstück bauen ließ. Er ging kaum noch ins Dorf, wanderte stattdessen in der Gegend herum. Zum Kummer seiner Familie ging er tagelang bis hin zum Gebirge und studierte seine Insekten. Gerade wie ein I lief er durch den langsam wachsenden Garten. Störte ihn jemand, konnte er sehr zornig werden. Die meisten Bekannten wurden durch Briefe ferngehalten. Trotzdem ist es im Haus manchmal sehr lebhaft. Der Junge läuft herum, lustlos wie ein alter Hund. Das kommt davon, weil er nur noch mit der Eisenbahn fährt und nichts anderes mehr im Kopf hat. Du, Henri, du bist auch kaum mehr zu sehen. Morgens aus dem Haus und abends dann spät und verstaubt zurück. Papier, erzähl uns was von deinem Staatsstreich. Erinnere mich nicht daran, bitte. Na, du hast gesagt, es war eine Banditengeschichte und Banditengeschichten sind spannend. Ach, Banditengeschichten. Skarabäen, groß wie ein Haus, menschenfressende Igel. Der Junge hat zu viel Fantasie. Ist schon rum, bitte. Und keine Politik. Wie war das mit deinem Staatsstreich? Boah, dieser Napoleon III. Schnaps hat er für die Soldaten ausschenken lassen und da sollten wir in die Volksmenge hineinschießen. Und? Hast du? Ach was. Auf die Mauern habe ich geschossen. An so einem Banditenstreich war ich nur beteiligt, weil dieser Louis Bonaparte... Schluss mit der Politik, Favier. Hier wird nicht über Politik gesprochen. Im Dorf ist schlechte Stimmung gegen dich, Henri. Naja. Die halten es alle für eine Kinderei, das Leben und Treiben der Insekten zu erforschen. Du machst es ihnen aber auch nicht leicht, Henri Fabre. Du sagst kaum guten Tag, schaust ständig durch deine Lupe... Und was du da alles in deine Botanisiertrommel reintust. Schnecken und Käfer. Ja, die glauben doch im Dorf alle, wir würden das essen. Wir sind für die, sind wir ungläubige Leute. Ach, Henri ist der gläubigste Mensch, den ich kenne. Die Runde ist noch nicht vollzählig. Ah, der Herr Schulmeister. Henri ist gläubig, habe ich gerade noch gehört. Ich auch. Darwin nicht. Und doch hat er Fundamentales gedacht und erforscht. Darf ich von dem kalten Braten, Marie-Josephine? Aber bitte, nehmen Sie Platz, Herr Lehrer. Wo ist unser Schlossermeister? Na, essen Sie, Monsieur. Danke. Ich beneide dich, Fabre, um diese junge, patente Frau. Und dieser Junge, den sie sozusagen eingebracht hat, lausche du nur, wenn sich die gebildeten Stände unterhalten. Klug ist er, wo er das nur her hat. Mendel hat bemerkt, dass unter Umständen gewisse Eigenschaften vererblich sind. Von Vater kann er das aber nicht haben. Und wie wär's, wenn er sie von mir hätte, Aglaé? Jetzt fehlt nur noch Darwin mit seiner Theorie von der Veränderung der Arten durch Variationen, um den Kampf ums Dasein zu überleben. Aglaé, Tochter, es gibt Instinkte. Erforsche dich selbst. Das Tier benötigt keinerlei Erfahrung, um sich richtig zu verhalten. Henri, du hast mir vor kurzem erzählt, dass die Mauerbiene, wenn sie ihre Zelle baut, immer mal innehält, um mit dem Kopf die vordere und mit dem Hinterleib die hintere Trennwand der Zelle zu berühren. Vielleicht misst sie auf diese Weise ihre Zelle aus, was ein Zeichen von Vernunft wäre. Ein Insekt, das im Voraus die Maße für den geplanten Bau absteckt, wie ein Bauunternehmer. Abscheulicher Skeptiker. Das verwirrt dich, nicht? Starrköpfig seid ihr Naturforscher. Leugnet, was euch nicht in den Kram passt. Ach, gesunder Menschenverstand, verhülle dein Haupt. Auf solch ein unwissenschaftliches Kauderwelsch gründet sich die heutige Naturwissenschaft. Was treibt denn die Mauerbiene zu solchem Verhalten? Ich weiß es nicht. Was sie tut, was sie vorhat, ich habe keine Ahnung. Eines weiß ich aber, es ist kein Zufall. Es ist der unüberwindliche Instinkt, der sie treibt. Mit Vernunft hat das nichts zu tun. Es gibt keine Veränderung durch Abwandlung und Umformung. Das ist ausgeschlossen. Da sprichst du wie der liebe Gott. Er ist der liebe Gott. Aglaé, ich bin es nicht. Aber die Schöpfermacht legt die verbrauchten Formen zum alten Eisen und ersetzt sie durch frische. Ich habe mich verspätet. Entschuldigt. Oh, er hat die neue Lokomotive. Mit Bremse. Und Gleise habe ich gebaut. Wir können durch den ganzen Garten fahren. Habt ihr nichts anderes zu tun, als mit einer Eisenbahn zu spielen? Spielen? Hast du eine Ahnung, was wir mit der alles machen? Den ganzen Nachmittag sind sie verschwunden. Ich habe mir die Augen ausgeschaut, gerufen. Wir waren ganz in deiner Nähe. Aber du hast uns nicht gesehen, Mama. Gleich morgen werden wir dein neues Dampfross ausprobieren, Binichu. Jetzt trink was. Der große Forscher Darwin schrieb meinem Vater einen Brief. Verehrter Monsieur Fabre, erlauben Sie mir, einen Vorschlag zu machen in Bezug auf Ihren wundervollen Bericht über Insekten, die ihren Heimweg finden. Nämlich, die Insekten in Papiertüten etwa 100 Schritt weit in entgegengesetzter Richtung von jener fortzutragen, wohin Sie sie schließlich bringen wollen. Dann aber, bevor Sie sich umdrehen, um zu dem Ausgangspunkt zurückzukehren, die Insekten in eine runde Schachtel zu setzen, die mit einer Achse versehen ist, mittels der Behälter sich zuerst in einer Richtung und dann in der entgegengesetzten in rasche Umdrehungen versetzen lässt, so dass zeitweilig der Orientierungssinn der Insekten völlig ausgelöscht wird. Ich habe zuweilen gedacht, dass die Tiere fühlen können, nach welcher Richtung sie beim ersten Abgang fortgetragen wurden. Na, damit hat er was ausgelöst. Jerome, lauf zu Binichou. Ich brauche eine Blechbüchse. Frag den Lehrer nach Farbe und einem Haarpinsel. Aglaé, ich brauche Pergamenttüten und Bindfaden. Und Mörtelbienen. Warum bist du denn so aufgeregt? Darwin hat mir einen Brief geschrieben. Darwin? Wenn der wüsste, wie du über ihn redest. Er hat mir einen sinnreichen Vorschlag gemacht. Nehmen wir an, die Tiere fühlen die Richtung. Dann müssten sie, wenn ich sie nach Osten bringe, ihr Nest im Westen suchen. Verstehst du? Nein. Wenn ich sie durch Drehungen verwirre, müssten sie ihr Nest trotzdem im Westen suchen. Das machen die Bauern schon seit Jahrhunderten, wenn sie ihre Katzen wegbringen, um sie daran zu hindern, zurückzukommen. Sie stecken sie in einen alten Kornsack und schleudern ihn im Kreis. Und? Finden die Katzen ihren Weg zurück? Immer. Eil dich, die Tüten. Fabi, verkleide die Blechbüchse innen mit etwas Samt. Ah. Dann machst du einen Bindfaden dran, damit ich sie herumschleudern kann. Bindfaden. Bindfaden dran. Das wird ja immer merkwürdiger hier in diesem Haus. Jerome, hier sind die Bienen. Was dieser große Naturforscher Darwin auf einmal bewirkt bei unserem Freund. Wer hätte das gedacht? Marie, nimm die Pinzette. Vorsichtig, vorsichtig. Zerdrück mir die Bienen nicht. Jerome, auf diese Zehen machst du kleine Farbtupfer. Auf den Rücken. Und nicht zu viel Farbe nehmen. Alles in allem ist das doch für ja, so einen großen Meister wie heißt er, Darwin? Schon eine merkwürdige Idee, ja. Oder? Ist der Brief auch echt, Henri, was immerhin glaubst du? Immerhin habe ich ihn in den Händen gehabt und sogar ein wenig übersetzt. So, auf, hinaus in die Weinstöcke, zu den Eichen und Sandwegen. Am besten unters Wegkreuz, unseren Herrn Jesus zu stören. Es kommt jemand. Ein altes Mütterchen, was die wohl von uns denken wird. So verrückte Bewegungen unter unserem Herrn Jesus. Ja, da staunst du, Alte. Was? Wir sind Geisterbeschwörer. Ich habe dich beobachtet. Du hast sogar schon Tote ausgegraben. Ja, einen ganzen Friedhof umgegraben, Alte. Und es hat uns großen Spaß gemacht. Es war doch nur ein Grab von vor 5000 Jahren. Und die Schienbeine und Handknochen habe ich alle abgeliefert. Der Lehrer, der Schlosser und ein Kind. Alle in deiner Gesellschaft, Fabre. Kannst du dich nicht mit dem Soldaten begnügen? Schämen solltest du dich. Und alles unter unserem Herrn Jesus. Na, wir haben zu tun, Alte. Siehst du nicht? Zu Hause warten Aglaé und Marie. Au! Was ist? Was ist, Marie? Sind Sie angekommen? Ja, 4. Aber ich bin gestochen worden. 40% also haben sich durch mein Herumschwenken nicht irre machen lassen. Henri, und wie, deiner Meinung nach, finden Sie nun den Weg zurück? Ehrlich gesagt, das weiß ich immer noch nicht. Jedenfalls sind Hügel und Wälder und Weinfelder kein Hindernis für Sie. Ich werde Darwin schreiben. Und ich werde dafür Englisch lernen. Es kümmert ihn nicht, dass eine Hochschwangere von einer Biene gestochen wird. Was schreibt Darwin nach diesem Misserfolg? Aglaé, lies. Lieber Fabre, lieber Kollege, Ihr Englisch ist über die Maßen, also ich bewundere Ihre Zähigkeit, nicht nur beim Sprachenlernen, es ehrt mich, in meiner Muttersprache angesprochen zu werden. Hören Sie, unser Problem, setzen Sie doch das Insekt in eine Induktionsspule, um dadurch jede magnetische oder diamagnetische Empfindlichkeit zu unterbrechen. Ein Tier wie eine Magnetnadel zu behandeln und einem Induktionsstrom zu unterwerfen, um seinen Magnetismus zu stören. Darwin, ich sage Ihnen ehrlich, ich setze kein besonders großes Vertrauen in unsere Physik, wenn sie den Anspruch erhebt, das Leben zu erklären. Lieber Darwin, Meister, allein meine achtungsvolle Ehrerbietung vor Ihnen ließe mich zur Induktionsspule greifen, aber mein physikalisches Kabinett verfügt über keine solche. Aglaé, schreib ihm das. Der Brief ist noch nicht zu Ende. Ich habe eine Idee, mein Freund Fabre. Ich höre. Kleben Sie den Bienen kleine Stücke einer magnetisierten Nadel auf den Thorax, um einen vielleicht vorhandenen Sinn für den Erdmagnetismus zu stören. Aglaé schreibt: Lieber Charles, ich hab's versucht. Die Bienen gerieten in helle Aufregung und befreiten sich alle ausnahmslos von den Fremdkörpern. Und zwar auch, wenn ich statt einer Magnetnadel ein Stück Strohhalm nahm. Einen magnetischen Sinn konnte ich nicht nachweisen. Henri. Bitte stör uns nicht. Ich korrespondiere mit meinem englischen Freund. Es ist schwer genug, sich in dieser Sprache auszudrücken, Marie. Ja, wirklich. Aber er ist tot. Was? Vor einer Woche ist er an einem Herzanfall gestorben. Man hat ihn gleich neben Newton beigesetzt. Hier steht in der Zeitung. Aglaé, Marie, geht in die Kirche, zündet zwei Kerzen an. Eine für den Menschen, eine für die Wissenschaft. Ich habe noch etwas für dich, Henri. Oh, eine Libelle. Wo hast du die her? Sie ist gegen das Küchenfenster geflogen. Eine grüne Schmaljungfer. Eschner Viridis. Stell sie auf meinen Tisch. Mein guter Darwin, hier steht eine Libelle vor mir. Tot steht sie auf ihren Füßen, wie ein Luftfahrzeug ferner Zukunft. Ihr Kopf ist hinten offen. Mit einer Lupe kann man hineinsehen. Wusstest du das, großer Gelehrter? Was liest du da? Ein Buch. Ein dickes Buch. Von Karl Marx. Der Lehrer hat es mir gegeben. Es ist konfuses Zeug, aber ich lese es wegen des Kiefernprozessionsspinners. Genauer gesagt, seiner Raupe. Schreibt er über die Raupe? Das ja nun gerade nicht. Er schlägt uns den Kommunismus als endgültiges Heilmittel gegen das menschliche Elend vor. Und die Raupe, die ist Kommunist? Ja, die Raupe, die sagt sich, alles für alle. Und der Kommunismus sagt das auch. Alles für alle. Bedeutet das, wenn einer eine Zeitung liest und ein anderer schaut ihm über die Schulter? Ach, harmlos. Aber wenn einer einfach so in unsere Küche zieht und dort wohnen will, da wird es bei uns Menschen schon kritisch. Ja. Und bei der Raupe? Die Raupe weidet die Nadel der Kiefer ab, ohne es ihrer Nachbarin zu missgönnen. Lässt sie sozusagen in ihrer Küche wohnen. Sie sagt auch, jeder für alle und alle für jeden. Korrespondierst du auch mit diesem Karl Marx? Ach, bewahr mich der Himmel. Sein Kommunismus ist nicht durchdacht. Er vergisst das Eigentum. Und das fordert zu einigen Überlegungen auf. Die Raupe kann den Kommunismus praktizieren, weil sie im Überfluss lebt. Die Nadeln, von denen sie sich nährt, sind für sie so allgegenwärtig wie die Luft zum Atmen. Doch sie weiß noch nichts von einer Familie. Mit der Mutterschaft, so sieht es der Forscher, hört der Kommunismus auf, praktikabel zu sein. Denn jede Mutter hat als Urgesetz das Wohl der ihren. Du bist ein kluger Mann, aber der Lehrer hat niemals von diesem Karl Marx gesprochen. Er wird sich hüten. Auf den Kommunismus steht bei uns finsterer Kerker. Vielleicht sollte ich doch mit diesem Karl Marx ein paar Briefe wechseln. Aglaé, schreib. An den lasse ich mir nichts diktieren. Der Lehrer sagt, das Arbeiten fürs tägliche Brot ist für die einen anstrengend und für die anderen wird gearbeitet. Diesem Lehrer muss misstraut werden. Wenn wir die Anstrengung um das tägliche Brot abschaffen würden, dann, ja. Na, Aglaé, was dann? Es wäre zutiefst unchristlich. Was ist da auf deinem Tisch? Eine Libelle. Sie ist gegen das Fenster geflogen. Jetzt ruht sie in alle Ewigkeit, muss nicht mehr arbeiten. Also wenn man sich vorstellt, ich meine die Fantasie, man wäre ganz klein, dann könnte man über die Beine nach oben auf sie draufklettern. Geht das schon wieder los mit der Fantasie? Ihr habt zu viel Fantasie, das ist schädlich. Am liebsten wollte ich euch klein machen. Klein und gleich. Jerome, warte! Gib mir deine Hand. Ach, meine alten Knochen. Zieh mich hoch. Halt dich fest, Onkel. Vater, gleich sind wir oben. Rutsch nicht ab! Es hat eben unter mir gezittert. Nein, nicht zu viel Fantasie, Junge. Das Tier ist tot. Seit Stunden. Aber es hat eben gezittert. Streite nicht. Die Augen, sieh ihre Augen. Vollständig blicklos. Ich habe es blitzen gesehen. Stell dir vor, die Vorfahren dieses Wesens flogen vor Hunderten von Millionen von Jahren über die Gewässer und waren meterlang. Ja, aber sie ist größer, viel größer. Wir können unter ihrem Bauch hergehen. Hier, sieh, die gelbe Feldtasche unter ihrem Kopf. Drin verbergen sich messerscharfe Fresswerkzeuge. Elegant sieht sie aus mit ihren geknickten Beinen. Stoß dich nicht. Hier können wir uns festhalten und hochziehen. Aber ich bin kein Bergsteiger. Na, komm, wir können die Borsten als Steigeisen benutzen. Lass es. Ich bin zu alt dafür. Du hast damit angefangen. Nein, du. Also erinnerst du dich? Im Wetterhaus der Zikade. Seitdem werden wir klein, wenn wir es nur wollen. Man soll seine Fantasie gebrauchen, hast du gesagt. Also gut, meinetwegen. Klettern wir auf sie rauf. Nimm mein Notizbuch. Wir klettern über den hakenartigen Fuß nach oben, kriechen auf den waagerecht stehenden Oberschenkel und dann auf ihren Leib. Über uns leuchten die Doppelflügel. Wir kommen uns vor wie zwei neugierige Läuse, kriechen auf ihrem harten Leib herum. Und plötzlich entdecken wir zwischen Kopf und Brust Muskelstränge. Ineinander verwunden verbinden sie Kopf und Brustteil. Hier, es federt wie eine Matratze. Hallo! Sieh nur, man kann in den Kopf hineinsehen. Wie grün es leuchtet. Warte, Vater, ich hab Angst. Und mir tun die Knöchel weh. Dort unten scheint es weich zu sein wie in Ledersesseln. Das sind Stoffe, wie sie keine Menschenhand machen kann. Los, rutsch hinein. Ich folg dir. Nein, du zuerst. Nein, warte. Es hat wieder gezittert. Ach was. Das ganze Gebilde ist nur elastisch. Warte. Ich bin unten. Ha, das ist wunderbar, was ich sehe. Boah. So, jetzt schreib. Wir sitzen in einem halbrunden Raum, dem Kopf des Insekts. Wir sehen ein gewaltiges Panorama der äußeren Welt, aufgeteilt in hunderte von Bildern. Von allen Seiten fließt Licht hinein. Es ist mild und blau. Gegenstände kann man nicht erkennen. Jerome, schreib's doch alles mit. Mhm. Es ist eine farbige Leere. Obgleich doch neben dem Tier mein Tintenwas steht. Wunderschön. Plötzlich gleiten Objekte vorbei, auf die sich die Libellenaugen scharf einstellen. Das sind Stubenfliegen. Aber sie flitzen nicht hin und her, wie wir es aus unserer Welt gewohnt sind. Sie taumeln plump, fast wie fliegende Koffer vorbei. Das ist eine Überraschung. Sieh doch, Junge, die fliegen. Wie langsam sie sind. Sollte es diesem Geschöpf tatsächlich möglich sein, seine Umgebung in langsameren Bewegungsabläufen wahrzunehmen? Ist es vielleicht deshalb in der Lage, blitzschnell, wie wir es beobachten, und geschickt im Fluge seine Beute zu erwischen? Setz dich, Vater. Es ist alles weich wie Leder in diesem Kopf. Nimm gefälligst die Beine runter, das gehört sich nicht. Das sind Muskeln und Nervenstränge. Um Gottes Willen. Was ist? Wenn wir das so erleben, Jerome, merkst du nicht? Na, es riecht gut in dieser Libelle. Es ist fast wie in einer Laterna Magica. Es ist ein richtiges Abenteuer. Wenn wir diese Bilder sehen, dann kann dieses Lebewesen, das sie wahrnimmt und sich darauf einstellt, nicht tot sein. Begreifst du das? Aber ich hab's ja gesagt. Es zittert. Wir springen auf. Wir greifen in die Muskelstränge, versuchen nach oben zur Halsöffnung zu kriechen. Aber die braunen Stränge um uns hindern uns. Alles bewegt sich plötzlich wellenförmig. Die Öffnung am Hinterkopf schließt sich. Wir sind gefangen. Es summt und der Körper streckt sich. Der Schläfer ist aufgewacht. Die Farben, Vater, sie verändern sich. Wir müssen hinaus. Nein, nein, lass uns hier bleiben. Was für eine Vorstellung. Gefangen im Kopf einer Libelle. Davongetragen von einem Insekt. Ich glaube, wir fliegen. Sie lebt. Sie lebt. Lass uns wieder groß werden. Ja, aber die Fantasie, Vater. Du sagst, man soll sie nicht hindern. Wer weiß, wo wir enden, Junge. Lass uns schnell die Fantasie vergessen. Nein, das können wir nicht. Es ist zu spät. Warum schreit dieses Kind noch immer? Wo sind sie nur? Eben habe ich sie doch noch gesehen. Oh, sieh nur die Libelle. Sie lebt. Libellen, Käfer, Mörtelbienen. Gibt es in diesem Haus nur Insekten und Babys? Sie hörten Die wunderbare Welt des Jean-Henri Fabre von Peter Steinbach. Achter Teil. Fabre, Matthias Habich. Jérôme, Matthias Matschke. Aglaé, Verena von Beer. Marie-Jo, Sigrid Burgholder. Schulmeister, Max Hopp. Alte Frau, Christine Österlein. Musik, Gerd Anklam und Rolf Fischer. Technische Realisation, Thomas Monnerjahn und Barbara Zwirner. Regieassistenz, Ute-Christine Krupp. Regie, Marguerite Gatteau. Produktion, Deutschlandradio Berlin 2002.